Liebe Geschwister, ihr habt Alhamdulillah letzte Woche den Anfang von dieses Thema Erziehung. Und da hat der Ustad ein sehr schönes Vorwort gemacht und eine Einleitung zu diesem Thema. Wie das inshallah zwischen mir und Ustad Jaballah ablaufen wird, dass Ustad Jaballah inshallah über das Thema Erziehung allgemein redet. Das heißt, der sich selber erziehen will oder jemanden erziehen will oder seine Kinder erziehen will oder so weiter, dass er sozusagen speziell oder allgemein über diese Thematik Erziehung redet. Und ich werde inshallah mich beschränken oder speziell über die Kindererziehung reden. Das heißt, inshallah in meiner Rede würde es vielleicht Parallelen geben mit der allgemeinen den Begriff Erziehung, was auch der Ustaz Jaballah betonen würde. Ich werde mich inshallah so darum kümmern oder sozusagen speziell über die Kindererziehung. Deswegen werden wir inshallah zusammen, ich und Ustaz Jaballah, eine nützliche Thematik ansprechen, die für sich selber anwendbar ist, die Erziehung, wie man sich selber erzieht oder wie man andere erzieht. Und vor allem, wie man die Kinder erzieht, weil das ist sehr, sehr wichtig. Und die meisten, Alhamdulillah, haben vielleicht Kinder oder werden inshallah Kinder bekommen, weil das ist sozusagen eine Regelmäßigkeit und eine Sache, die nicht zu trennen ist bei einem Muslim, dass er heiratet und dann Kinder erzieht und dass er dann auch eine Familie gründet. Und manche haben Ängste um diese Thematik, wie kann ich mein Kind bewahren? Und es gibt Herausforderungen, es gibt größere Herausforderungen in diesem Land oder in dieser Zeit. Wie kann man seine Kinder schützen von Übeln? Gibt es Herausforderungen? Und man muss sich auch Ziele setzen. Und deswegen werden wir inshallah über diese Thematik, die Erziehung, eine Reihe von Vorträgen machen. Das Buch, wer sich das aneignen möchte, das ist sozusagen auch hier. Wir basieren auf dieses Buch, aber ergänzen auch andere oder fehlende Punkte, die zu diesem Thema dazugehören. Und wer sich das Buch aneignen will, das ist ein Buch oder Büchlein, sag mal, von dem Sheikh Abdul Razzaq al-Badr über die sozusagen Erziehung, also Basispunkte für die Erziehung. Und da hat er 10 Punkte genannt, die man braucht, um die Erziehung zu erreichen, also eine gute Erziehung mit den Kindern zu erreichen. Wie gesagt, werden inshallah diese Thematiken behandeln und auch noch kommen andere sozusagen Punkte, die ergänzt werden, zum Beispiel, was sehr wichtig ist, dass man auch weiß, die Methodik, also Mittel, welche Mittel benutzt man, um die Kinder zu erziehen? Weil ich habe ein Ziel und ich will den Kind und das Kind sozusagen zu einem diesem Ziel bringen. Deswegen brauche ich Mittel. Und deswegen wird das auch inshallah zu dem Thema ergänzt. Heute, inshallah, werde ich als allererstes, bevor wir in dieses Büchlein einsteigen, das wird inshallah Ustaz Jabbar nächste Woche machen, werde ich über die Eigenschaften reden, die ein Erzieher braucht. Wenn du deine Kinder erziehen willst, ja, musst du aber auch Eigenschaften haben. Nicht jeder kann erziehen, aber jeder kann sich darum kümmern, dass er diese Eigenschaften hat eines Erziehers. Und die erste Eigenschaft, die man sich notieren sollte und merken sollte, ist, dass man ein Vorbild wird. Das heißt, diese Eigenschaft, wann eignest du dir diese Eigenschaft? Bevor du heiratest. Bevor du heiratest und du denkst daran, du willst heiraten, du willst Familie gründen, du willst Kinder haben und so weiter und so fort. Ich muss mich jetzt vorbereiten, dass ich ein Vorbild bin. Das heißt, wenn das Kind zur Welt kommt, sieht er sein Vorbild vor sich. Wie ist sein Vorbild? Deswegen, das Kind, bevor er reden lernt und bevor er sozusagen die Welt versteht, der ist erstmal eine Kamera. Das kleine Kind ist erstmal eine Kamera. Der sieht vor sich bestimmte Handlungen, der hört. Ja, auch im Bauch der Mutter hört er. Ja, aber was hört er? Manche Kinder hören Streit, die ganze Zeit Streit von Vater mit Mutter und so weiter und so fort. Das ist das, was er jetzt im Bauch der Mutter gehört hat. Der andere hört das Rezitieren vom Koran, den Dhikr, die Unterrichte und so weiter und so fort. Ja, wenn er zur Welt kommt, ja, hat er vor seinen Augen schon mal Vorbilder, sieht und beobachtet und seine Kamera. Deswegen diese Eigenschaft ist sehr wichtig bei den Erzieher, dass er ein gutes Vorbild ist, dass er sich gut vorbereitet, dass er alles, was er seinem Kind geben will und sozusagen was zu Islam gehört, sollte er sich das aneignen, dass das Kind bei ihm das sieht. Das ist eine Eigenschaft. Eine zweite Eigenschaft ist Al-Ikhlas. Deine Erziehung sollte rein sein für Allah. Guck mal, die Mutter von Maryam, ja, die hat schon eine Gelübde gemacht. Nadr. Ja. Inni nadartu laka ma fi batni. O Allah, dieses Kind, was von mir kommt, dem will ich dir widmen. Ja? Wenn das jede Mutter machen würde. Muss nicht ein Nadr sein, aber muss eine aufrichtige Absicht sein, dass wenn sie im Bauch was trägt, dass sie den für Allah subhanahu wa ta'ala erziehen wird. Und der Vater genauso. Diese Samen, der sozusagen getragen wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala dadurch sozusagen einen Diener hat, der ihn sozusagen dient, der den Tawhid bezeugt, der zur Umma von Muhammad zusammen gehört. Deswegen sagt der Prophet Tazawwaju al-Walud, al-Wadud, heiratet die Frau, die gebärt, die liebevoll ist. Ja. Inni mukathirun bikum al-Umma. Werde stolz sein, dass meine Umma sehr groß ist. Ja. Das heißt, man kann schon Absichten fassen, Aufrichtigkeit haben, bevor man die Kinder bekommt. Und auch Allah Ta'ala hat auch darauf hingewiesen, Surat Baqarah, dass Allah Ta'ala hat gesagt, Uhilla lakum Laylat as-Siyami ar-Rafathu ila nisa'ikum Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Bis er dann gesagt hat, Fabtagu ma katab Allahu lakum. Also beabsichtigt das, was Allah Ta'ala für euch vorgeschrieben hat, dass ihr da eine reine Absicht habt. Und das ist sozusagen eine sehr wichtige Sache. Und diese Ikhlas und diese Aufrichtigkeit, die muss dich begleiten die ganze Zeit, wenn du in sozusagen Erziehung bist. Dass du immer wieder diese Aufrichtigkeit in deiner Erziehung wieder aufrufst. Und vermeide es, dass du dem Kind oder dass du beabsichtigst, dass das Kind einfach nur dir gehorcht, einfach nur sozusagen das macht, was dir gefällt, sondern verbinde deine Absicht mit Allah, dass du ihn korrigierst und dass du ihn auf Religion erziehst und so weiter und so fort, um die Zufriedenheit von Allah zu erlangen. Und verbiete es ihm für Allah. Das ist die reine Absicht bei der Erziehung. Und dann, dass man selber, also zu Eigenschaften des Erziehers, dass er gottesfürchtig ist, die Gottesfurcht, At-Taqwa. Und wenn du diese Gottesfurcht dir aneignest, ja, das sieht das Kind bei dir, egal in welchem Alter, ob der groß oder klein ist, der sieht bei dir, dass du die Befehle von Allah verherrlichst, ernst nimmst, ja, dass du eine Furcht hast vor Allah, subhanahu wa ta'ala, dass du getrennt bist von den Sünden, ja, dass du jeden Befehl verherrlichst von Allah Ta'ala. Und Allah Ta'ala hat das auch in dem Koran erwähnt, als er gesagt hat, wa amma al-jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fi al-Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salih fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Also ihr liest das ja in Surat al-Kahf, diese Geschichte von der Prophet Musa a.s. und al-Khadr, der ihm geleitet hat. Und dann erklärt er ihn auf über diese Mauer, die al-Khadr gerichtet hat. Weil als er in Begleitung war mit Musa a.s., sind sie in ein Dorf gegangen, die wollten denen nicht zu essen geben und nicht sozusagen gastfreundlich zu sehen sein. Und dann hat al-Khadr so eine Mauer gesehen, die beinahe fällt. Dann hat er die gerichtet. Dann sagte Musa a.s., das war jetzt sein letztes Mal, wo Khadr gesagt hat, oder wo Musa gesagt hat, wenn ich noch einmal etwas sagen, klage oder rede, dann ist das sozusagen unsere Trennung. Und das war das dritte Mal. Und dann sagte er, hättest du doch Lohn von denen bekommen, weil diese Dorf, das sind so Leute, die geizig sind und nicht ihre Pflicht gemacht haben, dass sie uns empfangen, dass du von ihnen ein bisschen Lohn genommen hättest. Und dann hat er ihn aufgeklärt, was die Geschichte von dieser Mauer ist. Sagt er, was diese Mauer angeht, das gehörte zwei kleine Jungs, die Waisenkinder sind. Das heißt, ihr Vater ist gestorben. Ihr Vater ist gestorben. Wenn diese Waisenkinder jetzt diese Mauer fällt und dann entdeckt man, dass darunter, und er sagt dann, darunter war ein Schatz. Darunter war ein Schatz, den Allah subhanahu bewahren wollte für diese Kinder. Dass sie, wenn sie groß werden, diesen Schatz entdecken und dann nutzen. Ja. Aber wenn so zwei Waisenkinder sind, die jetzt diesen Schatz in dieser Zeit rausbekommen und dieses Dorf ist so, dass sie geizig sind und vielleicht nehmen sie ihr Recht weg und so weiter, da hat Allah subhanahu wa ta'ala die bewahrt. Durch diese Al-Khadr hat sie die Mauer gerichtet, so dass wenn sie groß werden und erwachsen sind und besonnen sind, dass sie dann diesen Schatz entdecken und dass sie das gebrauchen können. Aber was ist das Geheimnis an dieser Geschichte? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen zwei Kindern sozusagen diese Khadr zur Verfügung gestellt, dass er diese Mauer richtet, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ihr Vater war ein Rechtschaffender. Das heißt, er war ein Gottesfürchtiger. Dann sagte er, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. So wollte Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese zwei Kinder erwachsen werden, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. Und dass sie sozusagen diesen Schatz sozusagen entdecken. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Rahmatan min Rabbik, aus Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man sich nicht Sorgen machen. Wenn man gottesfürchtig ist, selbst wenn du vor deinen Kindern stirbst, durch deine Gottesfurcht und durch deine sozusagen Haltung an Allahs Religion, wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Kinder bewahren. Und deswegen war das eine sehr schöne Nasiha vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er hat gesagt, احفظي الله يحفظك. Wahre Allah, so wird er dich bewahren. Was solltest du bewahren und was wird Allah bewahren? Bewahre Allah, bewahre seine Religion. Bewahre seine Befehle. Bewahre den Tawhid. Bewahre die Sunna. Bewahre die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala. Bewahre die Verbote von Allah subhanahu wa ta'ala. So wird Allah dich bewahren. So wird Allah deine Religion bewahren. So wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Gesundheit bewahren. So wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sicherheit bewahren. So wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Familie bewahren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig bei einem Erzieher, dass er die Eigenschaft hat, dass er gottesfürchtig ist. Dann noch eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist und die bei vielen oder bei manchen fehlt. Die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja, ayu alladhina amanu taqullaha. وَكُونُوا مَعَ الصَّدَقِينَ. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und gehört zu den Wahrhaftigen, die ehrlich sind. Und viele fehlt diese Ehrlichkeit, vor allem bei der Erziehung, dass er ehrlich ist in all seiner Angelegenheit. Und Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit ist, dass du mit der Zunge wahrhaftig bist, dass du mit deinen Herzen wahrhaftig bist und dass du auch in deiner Handlung wahrhaftig bist und auch in dein Verhalten wahrhaftig ist. Das heißt, dass deine Handlungen, wenn sie rechtschaffen sind, dass sie rechtschaffene Handlungen sind, die nicht zum Vortäuschen ist. Das heißt, dass dein Inneres genauso wie dein Äußeres ist. Nicht, dass du äußerlich sozusagen Gutes tust, aber im Innerlichen das nicht bist. Ja? Die Wahrhaftigkeit in allen Ebenen. Und wichtig bei dem Erzieher ist, dass er sich Wissen aneignet. Das heißt, man sollte sich nicht begnügen mit einiges, was er weiß. Er hat vielleicht ein bisschen von Tawhid gelernt, ein bisschen von Sunna. Das ist gut. Ja. Aber man muss sich immer mehr erweitern. Vor allem für diese große Aufgabe, die Erziehung der Kinder, braucht man auch ein spezielles Wissen, um erziehen zu können. Und wie die Gelehrten gesagt haben, al-ilmu nisfu tarbiya. Das Wissen ist die Hälfte von der Erziehung. Das Wissen ist die Hälfte von der Erziehung. Weil, was ist die Erziehung? Was ist die Erziehung? Die Erziehung ist Wissen und Handeln. Dass man weiß und dass man handelt. Und wenn man schon das Wissen hat, dann hat man die Hälfte von der Tarbiya. Fehlt was? Das Handeln. Was braucht man zu wissen? Was braucht man zu wissen, damit man erziehen kann? Man braucht Wissen über die Methodik, wie man erzieht. Das ist eine Sache. Man braucht auch Wissen über die Mittel, womit man erzieht. Methodik ist der Manhaj, der Weg. Und die Mittel sind Al-Wasail. Zum Beispiel, welche sozusagen Mittel benutze ich jetzt bei diesem Kind, bei dem Alter? Welche benutze ich bei einem anderen Alter? Jeder Alter hat seine Methoden und oder Mittel, die sozusagen nutzbar sind. Ja, wenn man die nicht sozusagen einsetzt, wenn man nicht weiß, welche Mittel man einsetzt, dann kommt es auch manchmal zu Fehlergebnis. Und man sollte auch Wissen haben über die Umgebung, in der man ist. Sehr wichtig. Ein Kind zu erziehen, zum Beispiel in islamischen Ländern, in Marokko oder in Ägypten oder in Jemen oder in Saudi-Arabien und so weiter, muss man aber da wissen, welche Umgebung man hat, wovon man das Kind schützen musste. Und hier in Deutschland und sogar auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, muss man immer die Umgebung kennen, damit man auch erziehen kann. Das heißt, das gehört auch zum Wissen, was man braucht. In welche Umgebung ist mein Kind? Und einer der größten Fehler bei den Eltern, dass sie nichts über die Umgebung des Kindes wissen. Sie wissen nicht mal, was das Kind zu Hause macht. Und eins der gefährlichsten Sachen, abgesehen von Umgebung, was gibst du das Kind? Sein Handy. Lässt du mit einem Handy, ja, der geht von Umgebung zu Umgebungen und aller Welt. Ja, und das hat einen Einfluss auf dem Kind. Deswegen sollte man auch die Gefahren erkennen, die um mein Kind umgeben sind. Das gehört auch zu diesem Wissen, was man braucht. Und eine weitere Eigenschaft, die der Erzieher braucht, ist Al-Amana, Vertrauenswürdigkeit. Dass er ein Vertrauenswürdiger ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, Arba'un idha kunna fika fala alayka ma fatak min ad-dunya. Vier Sachen. Wenn sie bei dir stattfinden, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, was du von dieser Dunya verpasst hast. Hifdhu amana, dass du das Vertrauensgut bewahrst. Wasidqu hadith, und dass du die Wahrheit immer sagst. Wa husnu khaliqa, das heißt, dass du einen guten Charakter hast. Wa iffatun fi tu'ma, also das heißt, dass du sozusagen, was dein Essen und Verdienst angeht, dass du sozusagen nichts von Haram dich ernährst, dass du das bewahrst, dass alles, was in dir reinkommt oder das, was du verdienst, halal ist. Wenn du diese vier Sachen hast, ja, dann Schau nicht über das, was du verpasst hast in dieser Welt. Das heißt, das sind Sachen, die wichtig sind. Allah sagt auch im Koran, das Mädchen, was so ihrem Vater gesagt hat, ja, sagt sie, inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin. Sie hat darauf hingedeutet, dass ihr Vater Musa a.s. nehmen sollte, dass er bei ihm arbeitet, weil er war ein alter Mann. Und dann hat sie das Mädchen ihrem Vater die Nasiha gegeben. Nimm ihn und nutze ihm, dass er sozusagen arbeitet in deinem Feld oder in deinem Garten. Ja? Denn dem Besten, wen du nutzt oder wen du sozusagen arbeiten lässt, ist Al-Qawi Al-Amin, der stark ist und der vertrauenswürdig ist. Deswegen auch eine sehr wichtige Sache. Als Erzieher musst du wissen, dass Allah subhanahu dir was anvertraut hat. Er hat dir deine Frau anvertraut. Diese Frau, die ist nicht einfach so gekommen und ihr habt einfach so geheiratet, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat dir eine Bescherung gegeben. Rizq. Und hat dir das anvertraut. Also die Frau hatte dir Allah subhanahu wa ta'ala anvertraut. Jetzt ihr beide, hat Allah mit euch beide ein Kind beschert. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir eine neue Sache anvertraut. Dir und deine Frau. Wie bewahrt ihr das? Wie macht ihr diese Anvertraute, sagen so wie Allah subhanahu wa ta'ala dir das anvertraut hat? Was hat er dir anvertraut? Allah hat dir ein Kind geschenkt mit der Fitra. Stimmt? Gibt es ein Kind, der nicht eine Fitra hat? Die Fitra der Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir ein sauberes Kind gegeben, der nicht an Sünden denkt oder nicht an falsche Sachen denkt. Ja? Und nicht zu falschen Wegen gekommen ist. Er hat dir mit der Fitra gegeben und hat dir das anvertraut. Das heißt, deine Aufgabe ist, seine Fitra aufzubewahren. Du musst aber ein Vertrauenswürdiger sein, damit du auch das Kind erziehen kannst. Das ist eine wichtige Eigenschaft bei dir, dass du von Charakter her bist, alles, was man dir anvertraut, dass du das bewahrst. So, wenn Allah dir dann ein Kind schenkt, dass du dann auch das bewahrst. Auch wie in diesem Vers erwähnt wurde, dass man stark ist. Was heißt stark? Also was braucht man für Stärke, damit man ein Kind erzieht? Natürlich die Stärke des Imans, sehr wichtig. Und Stärke im Denken und Verstand, dass man sich einsetzt. Und Stärke in Akhlaq. Stärke in Akhlaq. Unter anderem kommt auch die Stärke des Körpers. Stärke des Körpers. Aber die Stärke des Verstandes mit dem sauberen Aqidah. Die Stärke des Verstandes mit dem sauberen Aqidah. Warum braucht man auch Stärke in seinen Akhlaq? Weil entweder du hast eine Beherrschung, das ist eine Stärke für deine Akhlaq, oder du verlierst Kontrolle. Und das ist einer der größten Probleme bei der Erziehung des Kindes, wenn man die Kontrolle verliert. Deswegen sagt der Prophet Muhammad s.a.w. Der Stark ist nicht derjenige, der einen umhaut oder auf den Boden bringt. Wahrlich, der Starke ist derjenige, der sich beherrscht, wenn er wütend wird. Das ist die Stärke. Und zu den Eigenschaften, die der Erzieher braucht, ist die Weisheit. Warum? Weil die Weisheit, wenn der Ilm da ist, aber die Weisheit fehlt, dann weiß man nicht, wie man den Ilm einsetzt. Deswegen, um richtig zu erziehen zu können, braucht man immer die Weisheit zu haben, wie man etwas macht, welche passende Zeit ist. Zur Weisheit zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, Kind macht was falsch. Das Kind macht etwas Falsches. Die Weisheit ist erstmal, passende Zeit zu suchen, um auf diesen Fehler aufmerksam zu machen. Dann zur Weisheit gehört, dass man diesen Fehler schätzt. Wie groß ist der Fehler? Wenn Weisheit fehlt und Kontrolle über sich selber fehlt, ja, das Kind zerbricht ein Glas. Wenn jetzt deine Wut nicht in Kontrolle ist, was passiert? Du siehst diese Glas, der kaputt gegangen ist, wie ein ganzer Krieg, der ausgebrochen ist. Du kontrollierst nicht, wie das passiert ist oder was. Du flippst einfach aus. Oder du machst dieses Problem groß, ja, und redest mit dem Kind oder tadelst das Kind, als ob das sozusagen eine sehr große Sache ist. Was hat das zur Folge? Manche Leute wissen nicht, was ihre Unkontrolliertheit bewirkt. Das hat zur Folge, dass das Kind solche Sachen als ganz große Sache sieht. Und wenn er ein Gebet verpasst, sehen die Eltern das als gar nichts. Lass doch das Kind schlafen. Wie wächst das Kind auf? Mit falschen Maßstäben. Deswegen ist sozusagen immer von Weisheit, die Fehler einzuschätzen, wie groß und wie sie bei Allah subhanahu wa ta'ala sind, dass man dann auch dementsprechend das Kind aufmerksam macht auf den Fehler, wie groß der ist, wie klein der ist. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ein Glas ist kaputt, sagst du, Qadar Allah, ist passiert. Dann weiß er, dass das jetzt nicht so ein großes Problem ist. Aber zum Beispiel Fajr, hast du Fajr verschlafen? Oh, das ist ein Gebet, das Allah. Dann kannst du ihm aufmerksam machen, wie groß die Sache ist, Hajr-Gebet zu verpassen. Und wie klein die Sache ist, dass ein Glas zerbricht. Aber was braucht man dafür? Kontrolle und Weisheit. Dann, sehr wichtig, eine Eigenschaft bei einem Erzieher ist die Gerechtigkeit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist ein Hadith. I'adilu bayna auladikum. Ein. I'adilu bayna auladikum. I'adilu bayna auladikum. Das ist ein Hadith. Ja? Seid gerecht zu euren Kindern. Seid gerecht zu euren Kindern. Seid gerecht zu euren Kindern. Und einmal wollte einer von den Sahaba seinem Kind etwas geben. Und die Mutter hat gesagt, geh zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und lass ihn Zeuge sein für das, dass du dem Kind das geben willst. Was hat der Prophet uns dann gefragt? Hast du all deinen Kindern das Gleiche gegeben? Weil er wollte ihn Zeuge haben. Sei Zeuge, dass ich meinem Kind das und das gebe. Hat der Prophet uns gesagt, hast du all deinen Kindern das Gleiche gegeben? Sagt er, nein. Sagt er dann, geh. Ich bezeuge nicht das Falsche. La ashhadu ala shahadatihi. Das zeigt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn abgewiesen hat und ihm gezeigt hat, dass er nicht gerecht ist zu seinen Kindern. Was sind die Folgen von Ungerechtigkeit? Das heißt, dass man einen mehr gibt als der andere. Du erziehst dein Kind falsch. Du erziehst die Kinder so, dass der eine den anderen beneidet oder dass er ihn hasst. Und das kann sogar zum Töten führen, dass man diese Ungerechtigkeit bei einem wachsen lässt. Und auch eine sehr wichtige Eigenschaft bei den Erziehern ist die Geduld. Du musst Geduld haben. Und eine schöne Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala für deine Geduld, was man sagt, inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah ist mit den Geduldigen. Und das weist darauf hin, dass du umso mehr du Geduld zeigst bei den Kindererziehung, ja, wird Allah mehr mit dir sein. Mit dir sein in dieser Aufgabe, die du genommen hast, die Erziehung. Deswegen musst du Geduld haben, das Kind zu hören, was er hat. Musst du Geduld haben, dass du nicht sofort reagierst, dass du erstmal verstehst, was die Situation ist. Musst du Geduld haben, dass du das Kind beibringst und wiederholst. Das Kind kann nicht alles so auffassen, wie du das auffasst. Es braucht Wiederholung. Du musst Geduld haben, wenn er Fragen hat. Du musst aber auch Geduld haben, wenn er blöde Fragen macht. Weil der Verstand entwickelt sich. Deswegen musst du Geduld haben in jedem Schritt, den du machst bei der Erziehung. Und was man auch als Eigenschaft braucht als Erzieher, ist Al-Hazm. Was bedeutet Al-Hazm? Das heißt, dass du nicht unentschlossen bist, so eine Entschlossenheit hast. Warum? Weil als Erzieher brauchst du sozusagen eine Entscheidung zu fällen. Diese Entscheidung ist sehr wichtig bei der Erziehung des Kindes, dass du dabei bleibst, dass du nicht sofort deine Entscheidung änderst, weil zum Beispiel das Kind schreit, weil er irgendwelche Sachen macht. Ja? Du brauchst Entschlossenheit. Zum Beispiel, du gehst jetzt in den Zimmer, schreit das Kind. Und macht Palaver. Du musst aber dabei bleiben. Warum? Weil so sieht er bei dir eine Entschlossenheit. Wenn es etwas gibt, was sozusagen die Entscheidung gefallen ist, dass dann sozusagen das gilt. Und bei manchen Eltern, die schwach werden, weil das Kind weint oder und so weiter und so fort, gibt es in ihr Leben keine Entschlossenheit. Weil das Kind hat sich daran gewöhnt, wenn ich was will oder wenn eine die Entscheidung mir nicht gefällt, dass ich was dagegen mache. Und vor allem in islamischen Angelegenheiten und so weiter und so fort, werden manche Eltern auch schwach. Aber da braucht man die Entschlossenheit. Entschlossenheit bedeutet nicht, dass man Gewalt anwendet. Das verstehen einige nicht. Ja? Nee, Entschlossenheit ist, dass man bei der Entscheidung bleibt. Dass man nicht sozusagen hin und her schwankt. Dass man nicht unentschlossen ist. Und Entschlossenheit bedeutet auch nicht, dass du ohne nachzudenken eine Entscheidung fällst. Weil manchmal musst du die Entscheidung dann doch ändern, wenn die Entscheidung nicht richtig gewesen war. Aber wie kommt man zu einer Entschlossenheit, Hasan, dass man erstmal nachdenkt, richtig nachdenkt über seine Entscheidung. Und dass er dann weiß, das ist die richtige Entscheidung. Ja? Weil das nicht vom Vorteil vom Kind ist oder weil es einen Nachteil gibt und so weiter und so fort. Alles. Hast du das verstanden und hast du diese sozusagen Entscheidung ist richtig gefallen, dann bleib dabei. Ende das nicht wegen Sachen, die vielleicht einen stören. Und bei dieser Entschlossenheit sollte man aber auch immer ein barmherzigen Herz haben für seine Kinder. Der Prophet Muhammad kana rahiman bil ayal. Also er war barmherzig mit den Kindern. Und eine schöne Geschichte ist in Zeit des Propheten Muhammad passiert. Da ist eine von den Beduiten. Die Beduiten haben diese Eigenschaft, dass sie sozusagen ein bisschen fromm sind. Ja. Sie haben nicht sozusagen wie die in der Stadt leben, dieses Leben. Ja, ein bisschen hartes Leben. Da kam einer von den Beduiten zum Propheten Muhammad. Und dann sagte er, ihr küsst eure Kinder. Der wundert sich. Ihr küsst eure Kinder. Und wir küssen nicht unsere Kinder. Dann sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, awa amniku laka, an naza' Allah rahma min qalbik. Kann ich was dafür, dass Allah von deinen Herzen die Barmherzigkeit weggemacht hat? Das Küssen von den Kindern ist eine Form von Ausdruck von Barmherzigkeit. Deswegen sollte man diese Barmherzigkeit den Kindern zeigen. Auch zu den Eigenschaften des Erziehers, dass er besorgt ist für die Kinder. Das heißt, er will das Gute für sie. Und diese Besorgtheit und diese strebig für die Kinder zu sein, strebig, ja, das ist sozusagen ein Gefühl, der in dem Herzen des Erziehers ist. Ja. Das führt ihn dazu, dass er sozusagen bekümmert ist, das Kind zu erziehen. Auch wenn es ihm schwerfällt. Auch wenn das Kind auch das nicht gefällt. Ja. Aber er ist besorgt um ihn. Ja. Wie zum Beispiel, ihr kennt diese Besorgtheit, wenn das Kind krank wird. Was machen die Eltern? Sofort, die wollen die sozusagen Medizin nehmen, Medizin ist bitter. Die wollen den mit irgendwelchen Methoden auf jeden Fall die Medizin geben. Warum? Weil sie sind besorgt um ihn, dass er gesund ist. Und so sollte man auch dieses Gefühl haben, diese Besorgtheit, dass man ihn von Höllenfeuer rettet. Dass man die Besorgtheit hat, dass er sozusagen auf den richtigen Weg kommt. Und da musst du manchmal Entscheidungen treffen und ihn abhalten von etwas, was ihn ins Feuer bringt. Achtet darauf, was die Kinder in ihrer Hand haben, wie sozusagen falsche Gedanken zu ihnen kommen, wie falsche Freunde sie ziehen und so weiter und so fort. Da muss man diese Besorgtheit haben, dass das Kind nicht einfach sozusagen die ganze Zeit draußen ist. Muss man besorgt sein? Muss man die Besorgtheit haben, dass er die 5 Gebete betet? Muss man die Besorgtheit haben, dass das Kind, dass das Mädchen den Hijab trägt? Ja? Dass sie nicht angeguckt wird? Vor allem, wenn die älter und älter wird. Das ist sozusagen ein Hirs. Dieses Hirs ist eine sehr wichtige Eigenschaft bei dem Erzieher. Und die Besorgtheit ist manchmal bei Leuten falsch verstanden. Die Besorgtheit bei manchen ist, dass er sich um das Kind kümmert, alles, was er will, dass er ihm gibt, aus Sorge um das Kind. Aber das ist eine falsche Sorge. Wir müssen unterscheiden zwischen richtiger Sorge und falscher Sorge. Die richtige Sorge ist, dass du das Kind das Gute bringst und vom Schlechten abhältst. Die falsche Sorge ist, dass du dem Kind alles gibst, was er will, auch wenn es was Falsches ist. Und was auch dazu gehört, wenn jemand besorgt ist um sein Kind, was wird er machen? Er wird für ihn viel Dua machen. Das heißt, wir brauchen viel Dua. Denkt nicht, wenn ihr jetzt diese Schritte folgt, dass ihr von eurer eigenen Kraft diese richtige Erziehung dem Kind gegeben habt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht recht leitet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht das Herz vom Kind öffnet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen nicht das Kind bewahrt von den Übeln, kommt auch nicht eine richtige Erziehung. Deswegen, ihr braucht aus Besorgtheit um eure Kinder, dass ihr immer Allah subhanahu wa ta'ala bittet, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder recht leitet. Ja? Und auch zu Besorgtheit gehört auch, dass man das Kind, die Erziehung verfolgt. Dass man nicht einfach etwas, was richtig ist, dem Kind gibt und einfach lässt. Nein, aus Besorgtheit guckst du, wie wendet er das an? Hat er das verstanden? Soll ich das ihm nochmal erklären? Wann gebe ich ihm die Nasiha? Wie korrigiere ich das noch besser? Wie verfeinere ich das? Das ist sozusagen, das gehört zu der Besorgtheit um das Kind. Dass man die Erziehung verfolgt, Schritt für Schritt, die Fehler schnell und rechtzeitig entdeckt. Das sind eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist. Dann auch zu der Eigenschaften von den Erziehern ist Al-Hilmu wal-Anat. Al-Hilmu wal-Anat. Die Nachsicht, dass man eine nachsichtig ist, ja, und dass man nicht voreilig ist. Und das sagt der Prophet Muhammad zu einem von den Sahaba, inna fika khislatayn yuhibbuhuma Allah. Du hast zwei Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Al-Hilm, die Nachsicht, und Al-Anat, dass man nicht voreilig ist. Und wenn das der Erzieher hat, dann kommt nur Besonnenes von ihm. Gutes von ihm. Und auch was zur Eigenschaft von einem Erzieher gehört, dass er sanft ist. Und dass er sich trennt und wegmacht von Härte, von Gewalt. Der Prophet Muhammad hat Aisha radiallahu anha darauf erzogen. Sagte, ja Aisha, irfiqi. O Aisha, sei sanft. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala das Gute will in einem Haus oder in einer Familie, so wird Allah subhanahu wa ta'ala die dazu rechtleiten, zu der Tür oder zum Tor von Sanftmütigkeit. Der Prophet war sehr, sehr wichtig, dass in der Familie bei ihm die Sanftmütigkeit kommt. Er war sanft und er hat auch Aisha dazu ermutigt, dass sie sanft sein sollte. Und in einer anderen Belieferung sagt der Prophet, irfiqi, sei sanft, Aisha, sagt er zu Aisha. فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ قَطْ إِلَّا زَانَ. Denn die Sanftmütigkeit, wenn es in irgendetwas kommt, macht das das schön. Das heißt, das ist eine Verschönerung für die Sache, wenn du sanftmütig bist. وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ قَطْ إِلَّا شَانَ. Und wenn die Sanftmütigkeit bei irgendetwas fehlt, dann wird diese Sache hässlich. Dann wird das unschön. Dann hat das nicht gute Konsequenzen. Was man auch braucht, außer der Sanftmütigkeit, dass man eine gewisse Lockerheit hat. Al-Liyuna wal-Muruna. Warum sollte man locker sein? Das heißt, wenn es eine Debatte gibt, wenn es eine Sache gibt zwischen dir und deinem Kind, dass du auch manchmal sozusagen nachgibst. Dass du, wenn es eine Sache ist, die einfach nur weltliche Sache ist. Du willst das nicht, er will das. Dass du locker bist, dass du nicht sozusagen verharrt bist auf deine Meinung und so weiter und so fort. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, innama tahrumun nar ala kulli hayyinin layyinin qareebin sahl. Allah subhanahu wa ta'ala wird das Höllenfeuer verboten machen gegenüber jedem, der einfach ist, der locker ist, der nah dem Menschen ist, der einfach ist. Und das gilt als allererstes von unserem Thema bei der Erziehung von Kindern. Aber das gilt auch allgemein, wenn du handelst, wenn du kaufst, wenn du verkaufst. Der sagt dir 10 Euro. Du sagst ihm 5 Euro. Sagt er aber 10, 8. Wenn du jetzt bleibst, nein, 5. Nein, 5. Nein, 5. Sagt er, nimm das für 5. Aber du gehörst nicht zu diesen Leuten. Gib denen doch 8 Euro. Sei einfach. Sei einer, der sozusagen ein bisschen locker ist. Hör nicht auf deine Sache. Weil dadurch bekommst du eine Befreiung von Höllenfeuer. Und auch mit dem Kind hin und her. Wenn es, wie gesagt, wenn es etwas, was dem Kind schadet, dann musst du entschlossen sein. Hasen. Wenn es etwas, was dem Kind nicht schadet, aber das willst du nicht, ja, dann sei locker. Schadet dir nicht. Schadet nicht dem Kind. Ja. Deswegen sollte man auch eine gewisse Lockerheit haben. Und das beinhaltet, dass man auch den anderen versteht. Dass er nicht sozusagen mit engem Blick auf ihn schaut und sozusagen, nein, das ist nicht richtig und so weiter und so fort. Versuch ihn zu verstehen, von allen Winkeln über diese Sache schauen. Und das bedeutet nicht, dass man eine Schwäche zeigt oder etwas Falsches macht oder dem Kind etwas Falsches gibt. Nein, sondern das ist etwas, was erlaubt ist und da kann man sozusagen locker sein und nachgeben. Auch wichtig bei einem Erzieher ist, dass er sich trennt von Wut, dass er seine Wut nicht auslässt. Ja? Weil der Prophet sagt, La tardab, hat er es wiederholt. Zorne nicht. Und wie einige sich erinnern bei dem Seminar, ein Seminar, hatten wir die 4 großen Eigenschaften, worauf die Charakter eines Muslims aufgebaut sind. Und dazu gehört es zu den Hadithen, worauf der Charakter eines Muslims aufgebaut ist, ist, dass man nicht zornt. Und als letztes, dass man immer gemäßigt ist und in der Mitte ist. Dass man nicht locker lässt, aber auch nicht zu streng oder übertreibt. Das heißt, auch nicht das Übertreiben und locker sein ist nicht nach Maßstäben von unseren Gelüsten, sondern nach der Sunna, dass man sich nach der Sunna richtet. Ein Mann ist zum Propheten Muhammad gekommen und sagt er, ich komme zu spät zum Gebet vom Fajr, wegen dieser Person, hatte er erwähnt, weil er zu lange das Gebet verrichtet, weil er ist der Imam, und das führt dazu, dass ich zu spät zum Fajr komme. Dann sagt der Überlieferer, da habe ich den Propheten Muhammad s.a.w. nie so sauer gesehen, indem er eine Mau'iba, in eine Ermahnung geredet hat. Dann sagte er, ja, Johannes, o ihr Menschen, inna minkum munaffiri. Unter euch gibt es Leute, die verscheuchen. Fa'ayyukum amman nas, falyujis. Also wenn jemand die Leute führt im Gebet, dass er Imam ist, dann sollte er gemäßigt beten. Yujiz bedeutet nicht, dass man jetzt Qul huwallahu ahad oder Qul huwallahu falaq rezitiert. Das ist nicht das Verständnis. Das ist manchmal Gelüste von einigen. Sagt er, warum ist der Imam jetzt zu lange? Der hat zu lange gemacht. Ja. In der Überlieferung sollte man wissen, was der Imam gelesen hat, damit man weiß, was zu lange war. Was hat er gelesen? In Isha, der hat Surat al-Baqara gelesen. Das war zu viel. Und das stimmt. Da hat der Prophet Muhammad einige Suren erwähnt, die man in Isha beten kann. Wenn man in dieser Länge den Isha-Gebet verrichtet, dann ist es nach Sunna. Dann darf jetzt nicht jemand kommen und sagen, das war mir zu lang. Sondern sagt der Prophet Muhammad, wenn jemand die Leute führt im Gebet, dann sollte er vereinfachen und gemäßigt beten. Denn hinter ihm gibt es den älteren Mann und gibt es den Kleinen und gibt es derjenige, der vielleicht krank ist oder etwas braucht. Ja? Deswegen sollte man auch gemäßigt sein. Und das gilt auch für die Erziehung. Dass man gemäßigt ist, dass man nicht übertreibt, dass man nicht streng ist, ja? Dass man aber auch nicht locker lässt, dass man immer auf der Sunna bleibt. auf dem Weg des Propheten Muhammad sallam, bei seiner Erziehung. Das ist inshallah eine Einleitung zu dem Thema Erziehung und was für Eigenschaften ein Erzieher haben sollte. Habt ihr aufgezählt, wie viele Eigenschaften wir haben? Also erstens ein gutes Vorbild, zweitens ist Ikhlas, drittens At-Taqwa, viertens As-Sidq, fünftens das Wissen aneignen, sechstens Al-Amana, siebtens Al-Quwa, achtens Al-Hikma, neuntens Al-Adl, also die Gerechtigkeit, dann As-Sabr, 10, Al-Hazm, Entschlossenheit, 11, Al-Qalb al-Rahim, die Barmherzigkeit, dann die Besorgnis, 13, Al-Hilm wal-Anat, also die Nachsicht und dass man nicht voreilig ist, 14, Al-Rifq, das heißt die Sanftmütigkeit und dass man sich trennt von Gewalt, das sind jetzt 15. Jetzt habe ich noch eine dazu, Al-Yuna wal-Muruna, dass man locker ist, dass man einfach ist, dann 17, Al-Ibti'ad an-Ghadab, dass man sich von Zorn fernhält und 18, Al-Atidal wal-Tawassut, dass man sozusagen in gemäßigten Verhalten ist, nicht übertreibt und auch nicht untertreibt. Möge Allah uns diese Eigenschaften bescheren. Wenn wir diese haben, Alhamdulillah, dann haben wir sozusagen jetzt die Eigenschaften, die uns sozusagen qualifizieren, ein Kind zu erziehen. Wenn jemand diese Eigenschaften nicht hat oder nicht alle Eigenschaften hat, was macht er? Er sucht diese Eigenschaften anzueignen. Er muss auch an seine Defizite arbeiten. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei dir sieht, dass du aufrichtig bist und auch wenn du vielleicht einen Charakterzug hast oder eine Voreiligkeit hast oder sonstige Sache, ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei dir sieht, die Ehrlichkeit und die Bemühung, dass du sozusagen diese Kind auf beste Art und Weise erziehen willst, auch wenn etwas fehlt, wird Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen dir verhelfen, dass das Kind gut erzogen wird. Aber du sollst auch wissen, dass man bei Vernachlässigung von diesen Eigenschaften kann auch die falsche Erziehung kommen oder das Kind nicht richtig erzogen werden. Deswegen sollte man sich immer abmühen, diese Eigenschaften sich anzueignen. Und möge Allah unsere Kinder bewahren. Wir brauchen sehr viel, viel Dua für unsere Kinder, weil die Herausforderung ist groß und die Gefahr sind jetzt immer mehr geworden. Das heißt, heute gibt es Gefahren, wo man früher gar nicht daran gedacht hat. Nie im Kopf gehabt, dass das irgendwann mal eine Gefahr wird. Und plötzlich ist das in dieser Zeit eine Gefahr. Und wer weiß, was noch für Gefahren kommen. Deswegen ist es eine sehr große Aufgabe. Das ist etwas, was Allah dir anvertraut hat, dass du die Erziehung auf richtige Art und Weise machst. Möge Allah uns dazu verhelfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder und unsere Frauen recht leiten. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns bis zum Tode wahrt von den falschen Wegen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder und uns und unsere Kinder und unsere Familien rechtschaffen macht. Sallallahu alaihi wa sallam. وعلى آله وصحبه وسلم